nicht. Ihr habt einen bescheuerten Blick im Gesicht. Ihr riecht komisch, ihr gammelt, ihr stinkt. Wenn ich euch sehe, jagt ihn sich. Ihr raucht seltsame Sachen, hört komische Lieder. Ihr stürmt unser Straßenbild immer wieder. Ihr seht scheiße aus, euer Witwe, das ist kacke. Euer bester Freund, Kranacke. Zieht heil, zieht heil. Ohne euch ist Deutschland wieder geil. Zieht heil, zieht heil. Ohne euch geht Deutschland wieder steil. Zieht heil, zieht heil. Ihr habt hässliche Haare, Ringe in den Nasen. Ihr redet nur von Schuld und vom Vergaßen. Ihr seid ein Teil von Deutschland, das ist krass. Wenn ich euch sehe, Hass, Hass, Hass. Ihr seht scheiße aus, ihr habt komische Sitten. Ihr seid den ganzen Tag am Mutti ficken. Schreibt einen Abschiedsbrief in eurem Blut. Wenn ich euch sehe, Blech, Wut. Zieht heil, zieht heil. Ohne euch wird Deutschland wieder geil. Zieht heil, zieht heil. Ohne euch geht Deutschland wieder steil. Zieht heil. Zieht heil, heil, heil, heil, heil. Wird es reich, wird es reich. Wir haben den Schaden, wir haben den Knall. Ihr seid schlecht für Deutschland, ihr seid überall. Ihr braucht nur ein Tritt vor die Stirn. Ihr habt Scheiße im Schädel, statt einem Gehirn.